die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger und wenn heute nicht der 21.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind ja live bei punkrockersradio.de. Zu Gast ist heute Abend der Jürgen von Rookie Records. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Hat man nicht gehört jetzt? Weil hier gab es gerade schon wieder eine kleine Warnmeldung von Skype. Internetverbindung ist schlecht, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich bei dir schlecht. Hier ist es ganz gut. Ja. Ja, du bist nämlich hier jetzt hier live zugeschaltet aus Hamburg. So ist es. Aus deiner neuen Residenz. Ja. Seit Mai wohnst du jetzt in Hamburg und von da aus betreibst du auch dein Label Rookie Records. Ja, hat sich quasi nichts geändert außer dem Wohnort. Ja. Aber dann gleich richtig, ne? Privat und die Firma. Ja, also klar, das ist schon eine weite Anreise von Köln aus. Ich habe auch gesehen, du bist im gleichen Gebäude wie Audi Lit Records. Absolut richtig. Habt ihr auch das gleiche Büro oder was? Ja, so ein Flur. Ja. Und das ist Hamburg Records. Also die Warnmeldung hat... Augenblick mal, die Warnmeldung, die war nicht falsch. Also das Internet ist wirklich ganz schwach bei dir. Du eierst dann ganz schön rum. Ja. Das ist halt Hamburg, ne? Gleich mal eine Beschwerde aufsetzen an 1&1. Ja. Ja, das würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr lösen können, das Problem. Aber ist ja egal. Also wir versuchen es halt einfach weiterhin. Mal gucken. Das Mikrofonproblem haben wir gelöst. Grandios. Ja, genau. Unter fachmännischer Anleitung aus Köln. Ja, mit. ja, du hast ein paar Lieder mitgebracht, zum Beispiel gerade eben Honingbana. Die Band sagt mal was, das ist glaube ich irgendeine uralt schwedische Band, ne? Die gibt es schon ewig. Nee, gar nicht. Das sind Norweger. Ja. Und Honingbana heißt Honigkinder. Und die sind relativ jung, so Anfang 20. Ja. Und die haben wir zum ersten Mal gesehen, da war der Beppo auch mit, damals auch in Köln, weil der Steve von Spermbirds da als Tontechniker mitfährt. Ah ja. Und der hat uns eingeladen und man muss sagen, das war beeindruckend. Also meine Fresse, haben die den Laden aufgemischt. Die springen rum und der Sänger spielt auch noch so ein Cello. Ja, also der singt und mit Cello rennt er in die Leute rein und so. Also ist schon mächtig. Also, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Bei dem Lied auch, oder wie? Mit Cello? Nee, da war jetzt keins dabei. Ja. Habe ich jetzt mal eins ohne ausgesucht. Das hat er auch nicht immer dabei, aber es gibt ein paar Lieder auf der Platte, da haut er richtig da. Also meine Fresse. Ne? Das ist echt eine richtige Punkshow, aber mit Cello. Ja. Ne? Aber nicht so mit so einem Streichbogen, sondern so richtig mit Zupfen, oder? Du, auch mit dem Streichbogen. Ah ja. Da haut dann manchmal so drauf. Ne? Also das ist schon. Ja. Ne? Also uns hat es schwer beeindruckt. Mhm. Ja, wie gefällst du denn so in Hamburg? Ja, Sommer war grandios. Ja. Leicht verregnet. Das ist in Hamburg ja nichts Besonderes. Ne? Das gibt es öfter. Und ja. Die Ecke, wo wir wohnen, ist angenehm. Das Büro ist super angenehm. Ne? Jetzt Grüße an Audiolit und Hamburg Records. Das ist wirklich klasse mit denen da. Und wir wurden herzlich aufgenommen im Kreise der Bürogemeinschaft. Und da arbeiten lauter nette Leute. Und es ist alles ganz nah. Also Hamburg ist dann auch fast nur ein Dorf, wenn du so willst. Also die Kernstadt, ähnlich wie in Köln, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hast du eigentlich mit dem Fahrrad, bist du überall. Ja, wenn man sich halt hauptsächlich so in Altona und St. Pauli und so aufhält, ne, Schanze. Genau. Wahrscheinlich, genau. Ne? Ja gut, das Büro ist eher so hinter den Altonaer Friedhöfen, das ist dann Bahrenfeld gerade schon, aber selbst da fahren wir von hier, weil wir Altona Nord wohnen, fahren wir in 10 Minuten sind wir da hingefahren, ne? Ja. Und sagen wir, wenn du vom Hafen unten dahin fahren würdest, wird es auch nur eine halbe Stunde dauern. Also das ist nicht weiter wie damals Südstadt zum Sonnenball rum, ja. Ganz genau. Ja. Das ist fast identische Strecke. Ja, und hast du auch so privat schon Leute kennengelernt oder nur über die Arbeit? Also so, man sagt ja immer die kühlen Hamburger und so, man lernt ja keine Leute kennen und so, bla bla bla. Trifft es zu, das Vorurteil? Ich muss es anders formulieren oder muss anders ansetzen. Ich war ja im Zuge meiner zahlreichen Fußballbesuche Anfang der 90er und wir waren ja mit Swamberts und Waldelf ziemlich oft in Hamburg, gab es einfach schon so einen Stamm von Freunden, die über all die Jahre meine Freunde geblieben sind. Weißt du? Also zum Beispiel den Olaf von Schiffen oder die Leute, die im Störte Konzerte machen. Ja klar, das ist dann schon praktisch. Die sind immer noch da. Ja, das war ja mein Vorteil, als ich nach Köln gezogen bin vor 5 Jahren, dass ich halt schon eine Handvoll Leute kannte. Das ist immer gut, ne? Dann hat man schon so eine Bezugsgruppe, sag ich mal. Ja. Ne? Und also den Rainer oder so, ne? Also ganz, also der damals auch in Köln in dem Büro mit mir saß. Ja. Und den sehe ich natürlich jetzt auch dauernd, weil er hier wohnt. Und andere Leute, die ich noch von früher kenne. Also, und natürlich auch ein paar neue Leute. Ist ja auch schön dann. Ja. Ne? Und, Und warum hast du es eigentlich gemacht? Wegen deiner Freundin oder irgendwie, weil du dich irgendwie, weil der Hamburg einfach, weil die geiler ist, die Stadt, als Köln oder wie? Also ich fand es in Köln super, aber eigentlich war Hamburg schon immer meine Lieblings- und Traumstadt, dass ich da mal hinziehe. Mhm. Also von langer Hand geplant, hat auch nur 26 Jahre gedauert. Achso, du wolltest schon immer irgendwann mal nach Hamburg ziehen. Ja, genau. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Label jetzt, dass da die Arbeit besser flutscht oder so? Ach, das werden wir dann sehen, ne? Achso. Also. Ja. Es kann ja sein, also dass sich da irgendwie die Kontakte, wenn man da direkt vor Ort hockt, oder so, dass es dann irgendwie besser ist. Oder für manche Sachen bestimmt. Ja. Ja, aber sagen wir jetzt, früher war es ja ganz schön, von Köln war es eigentlich nach Hamburg nicht weit. Es war, was weiß ich, in den Süden runter war es nicht so richtig weit. Ja. Ne? Das heißt, wir konnten dann mal Love A oder Pesco in Trier halt auch schnell besuchen. Oder ich konnte mal Steak Knife in Saarbrücken besuchen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach. Ja, stimmt. Das ist und mit Proben, mit Kick Jones ist es jetzt auch schlecht, oder? Brauchen wir gar nicht von anfangen, ne? Ich meine, der Proberaum ist in Frankfurt. Ja. Puh. Also gut, wir sind ja gerade dabei, eine Platte aufzunehmen oder zu vollenden, wie man so schön sagt. Wann dann die nächste Probe ist, werden wir dann sehen, ne? Ja. Also, ja, aber du bist jetzt Skype. Ist, ne? Aber du bist jetzt Skype-Profi, du könntest jetzt über Skype könnte proben. Ja, also, mal gucken. Ne? Also die Band Brutal Polka, die machen das zum Beispiel oder haben das so gemacht. Die haben über Skype haben die geprobt. Das weil der, ja der Keyboarder und Sänger war ja in Kanada und der Rest war in Israel und oh haben Gott. Die so ihre Proben gemacht. Mutig. Oder lauter technikaffine Menschen. Ja, die Skype bedienen können. Ja, so richtig ja, so bedienen richtig. Können. Ja. Ja, geil. Nee, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht ziehen wir mit dem Proberaum ja auch um. Mhm. Also jetzt nicht nach Hamburg, aber vielleicht in eine Stadt, die mehr in der Mitte liegt als Frankfurt, ne? Sag mal Köln zum Beispiel. Ja, solange es nicht Kassel ist. Das ja. muss nicht sein. Nee. Nein, Köln ist ja auch schön und da wohnt ja dann auch schon Pippo. Ja. Und der hat meistens wenig Zeit, ne? Also, oder muss ich die Zeit dann frei blocken, ne? Und ja. Roger wohnt da und ja, vielleicht gibt es ja dann mal einen Proberaum für Spermbirds und Kick Joneses in Köln. Das könnte ja auch mal passieren. Ja, kann man sich ja dann kurzfristig irgendwo einmieten. Haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja. Da seien Karoshi löblich erwähnt. Ne? Fürs Lotta-Fest mussten wir ja auch nochmal proben. Das war dann im Proberaum da in der Südstadt. Ach, das habe ich verpasst, das Lotta-Fest. Warum? Da war irgendwas anderes. Ich weiß ja, da waren, viele, da waren ja. viele Sachen, glaube ich, ja, an dem ja, Tag, ne? Genau. Ja, wie war's denn? Also Luther hat, glaube ich, 10-Jähriges gefeiert, oder? Oder 20-Jähriges oder 30-Jähriges? Genau, 20. 20. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe getanzt bis 4. Nicht schlecht. Es war gut, echt. Ja. Hat Spaß gemacht. Kann man so sagen. Also der Auftritt war gut, dann Eigelstein Royal war super, dann Spermbirds auch volle Granate und dann wurde hier noch, Stuhldreier hat noch aufgelegt, mhm. alle Hits gespielt und dann haben wir getanzt. Ne? Das war echt gut, hat Spaß gemacht. Ja, sollen wir mal was spielen, was du mitgebracht hast? Ja. Was hättest du jetzt gern? Komm, mach mal Dr. Beisen, oder? Dr. Beisen. Ja. Erzähl mal was dazu. Ist eine ganz alte Platte. Ich glaube schon fast schon 20 Jahre alt auch. Die haben mich irgendwie so spontan an Snuff erinnert. Ja? Ja. Also gut, das ist der Dr. Beisen ist ja hier der ist der Dickie Hammond natürlich dabei. Ne? Die Gitarre ist ja eindeutig Leatherface, ne? Also, ja. Der Dickie spielt da und singen, der Gesang ist hier Bess Oldfield, ne? Sagt das ist nix. Hier, ja, so, ja. So eine Heldenband aus England halt, ne? Mhm. Und ja, die kannst du, und der Essen hat die neu aufgelegt und das kann man dann gut hören, denke ich. Erscheint es bei dir im Label oder was? Nee, wie gesagt, das ist so eine alte Platte. Die hat der Essen, da Boss Junich hat die neu rausgebracht. Mhm. Und da hat er mal eine geschickt. Okay. Dann war ich total happy. Ja. Okay. Doktor, wie spricht man das aus? Dr. Beisen? Bison. Dr. Also Beisen. Bison auf Englisch, ne? Ja. Dr. Beisen. Alles klar. A Place for Us heißt das Lied. Can ever Ja, Jürgen, da hast du dem Lied deinen persönlichen Kopierschutz aufgeplombt mit deinen Nebengeräuschen, die du da gemacht hast. Du musst ja schon dein Skype-Kanal muten. Ah, ja, sonst höre ich jedes Geraschel oder alle hören dann deinen Geraschel. Während das Lied läuft, ja. War der so laut jetzt? Ja, es war ziemlich laut, ja. Das Mikro ist, wie gesagt, sehr gut. Mist. Ja. Ich habe da nur so die Soundqualität vom Lied, was ich gehört habe. Das ging dann so ein bisschen nach unten. Dann dachte ich mach mal die Tür auf. Ja. Vielleicht hilft's was fürs WLAN. Ah ja. Ja, das kann gut sein, ja. Illegale Farben sind gerade im Chat. Die schreiben, Mensch, Jürgen, mach doch nicht so einen Lärm, solange der Song noch läuft. Unverschämtheit. Ja. Was man sich alles anhören muss. Ja. Kennst du die Band eigentlich? Die habe ich leider noch nie gesehen, Illegale Farben. Sind, glaube ich, auch aus Köln-Düsseldorf die Ecke, oder? Ja, sind Kölner. Kölner, ne? Und sind aber auch Dortmunder dabei. Ach, Dortmund war das. Mhm. Ja. Zwei Leute von Gene Pool. Sind die nicht bei dir auf dem Label? Sogar sind die auf dem Label, ne? Ja. Hast du überhaupt noch einen Überblick, was bei dir drauf ist? Aber auf jeden Fall. Oder musst du mal auf die Website gehen und dann irgendwie gucken? Manchmal schon. Ja. Nee, Quatsch. Einige machen ja auch ewig dann nichts oder so, weißt du? Also. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ich meine, es wurde ja schon vor 10 Jahren vorhergesagt, dass es alles so Bach runtergeht mit der Musik und Musikvertrieb, meine ich jetzt. Also Musik nicht, aber halt so mit dem Vertrieb. Willst du dich jetzt in Hamburg vergrößern oder irgendwie ein bisschen dich mehr auf dein Label konzentrieren oder irgendwie einfach so weitermachen wie bisher? Man muss mehrgleisig fahren, das ist richtig. Ne? Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also nur vom Label zu leben ist schwer. Also das wird... Ja, aber du trägst jetzt nicht nebenbei noch Zeitungen aus, sondern du machst halt noch... Nein. Also ich mach ja auch Promo für andere Labels, ja. Bands. Ja. Ne? Ich habe einen Musikverlag auch noch. Und das alles, was dann zusammenkommt, das reicht dann. Ja, so wie in Köln auch. Ja. Ja, so wie in Köln auch. Und... Und die Lebenshaltungskosten, sind die jetzt in Hamburg gestiegen oder? Köln ist ja schon eine teure Stadt. Das ist eine teure Stadt, aber du darfst nicht vergessen, dass Köln auch teuer geworden ist über die letzten 10 Jahre, als wir da waren. Ne? Also klar gibt es dann irgendwo eine Imbissbude, wo du dann Falafel für 2 Euro kriegst. Die kostet dann halt hier 3, ne? Mindestens. Ja. Das ist schon klar. Und die Wohnung ist ein Tick teurer und das Büro ist ein Tick teurer. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in Köln und im Büro in Köln, dass wir da einfach über all die Jahre dann wirklich fast Glücksfälle hatten, sozusagen. Ne? Das war einfach unverhältnismäßig billig. Ja, dass die Mietpreise dann halt nicht gestiegen sind, weil ihr früh genug eingezogen seid. Sowas, ja. ganz genau. Ne? Das heißt... Das war dann mal ein netter Vermieter, der dann einfach nicht dann jedes Jahr die Miete erhöht hat. Ne? Ja. Das eine war ja ein Büro von der GAG. Die sind ja dann vielleicht sowieso etwas humaner eingestellt. Ne? Ja, ich hatte auch eine Deckenhöhe von 1,80 Meter. Ne? Sozusagen, ich musste immer gebückt laufen. Ja. Aber man sitzt ja im Büro, man steht ja nicht, von daher macht das ja nichts aus. Ja, man kriecht rein und setzt sich dann so in den Kohlenkeller, der aber noch als Künstleratelier vermietet wurde. Ja, so war es nicht, aber... Ja, für kleine Künstler halt, ne? Ja. Klar, für kleine Rookies. Ja. Aber gut, da waren vorher ja auch schon Leute drin, ne? Also wie gesagt, das wäre ja auch, das war wie so ein... Du warst ja mal da, ne? Ja. Das war ja eher so wie ein Trockenspeicher, aber nicht im Speicher, sondern auf dem einen halben Flur sozusagen, ne? Oder Floor, also auf der 1,5. Etage, ganz seltsam eigentlich. Ja, und die, da hatten sie ja auch so Kellerräume, die dann im ersten Stock waren. Also seltsam alles. Ne? Und gut, daraus hättest du ja auch nie eine Wohnung machen können. Ne? Mhm. Da hätte ja niemals jemand wohnen können. Definitiv nicht. Ne? Also, war eine gute Zeit. Also, falls jemand von den Kölner Bürokollegen zuhören würde, es war echt klasse. Ja, du warst ja in Köln, warst ja immer öfters, hat man dich öfters gesehen auf Konzerte. Das ist jetzt in Hamburg, machst du es auch, dass da natürlich, so ein, zwei Mal die Woche auf ein Konzert gehst? Ah ja, logisch, muss ich. Immer. Ich habe Lust. Ja. Ich habe auch schon tolle Sachen gesehen. Also ich war schon bei einigen Konzerten. Was waren so die letzten? Die letzten, lass mich überlegen, wo war ich? Ich war bei so einem Musikvideoabend. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Konzert zu tun, war aber auch schön. Dann war Reeperbahn Festival, habe ich, glaube ich, alles verpasst. Mhm. Habe fast nichts gesehen, weil ich dann immer nur so ein paar Minuten drin war irgendwo. Dann Flashtones habe ich gesehen, die waren super gut. Ja, so eine Uraltherrenband, also noch älter als ich sozusagen. Ja, so 60s Sound haben die halt gemacht. Ja. Das war wirklich großartig. Das war super. Im Störte war ich bei einem Konzert. Habe ich schon wieder alles vergessen, was da gespielt habe. Köter hat gespielt, genau. Ja, dann war es gut, wenn man es danach nicht mehr weiß. Ja gut, es war so der Abend, wo ich dann in Störte reinkam und dann waren sie halt alle da, ne, die ich so von früher kannte, und die haben sich halt gefreut und ich habe mich gefreut und dann musste ich mit jedem ein Bier trinken. Und dann war es halt super, ne? Ja. Nee, also hier gibt es natürlich auch viele Konzerte. Ich war bei Lombego Servers, das war unglaublich. Da waren die ganzen Freiburger, die jetzt in Hamburg wohnen, ne? Mhm. Die waren alle da an dem Abend, ne? Und das ist natürlich auch ein großer Spaß gewesen. Ja, klar. Ja, der Hoshi hat noch eine Frage im Chat, irgendwie an die Frage eines Genepool-Fans. Ja. Welches Album von Genepool war bisher das erfolgreichste und welches findest du, Jürgen, am besten? Erfolgreich ist ja, wenn er dann Verkaufszahlen meint. Wahrscheinlich. Ja, also von denen, die ich gemacht habe, war schon Lauf das erfolgreichste. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man es mit den Platten vorher vergleicht, ne, die der Arne bei Neue Solution rausgebracht hat, war es bestimmt nicht so erfolgreich. Aber das hat viele Gründe, weil sich das einfach massiv verändert hat. Ne? Dann hatten sie einen neuen Sänger dabei, was, ne, sagen wir mal, die alten Letten-Fans, ne, das war ja der Smokeblow-Sänger dann mal eine Zeit, die dessen Sound gemocht haben, ne, die waren dann vielleicht mit Jan dann nicht so zufrieden, oder, ne, aber dafür haben sie auch wieder neue Freunde gefunden. Und meine Lieblingsplatte ist definitiv die letzte jetzt. Komplex. Mhm. Kann man so sagen. Da sind fast nur Hits drauf. Ja. Große, tolle Platte. Frage beantwortet. So to say. Ja. So, was würdest du jetzt am liebsten hören? Warte mal. Machen wir einmal hier Schnickschnack. Ja. Komm, dann lass doch mal die keine Zähne laufen, oder? Ja, kann ich machen, wenn ich es finde. Keine Zähne. Hä? Warum ist es nicht bei mir? Hä? Keine Zähne, aber La Paloma pfeifen, oder was? Ja. Warum ist es nicht bei mir in der Liste drin? Müsstest du haben. Du müsstest von mir bekommen haben 9 Lieder, ne? Neun plus 2-mal Aeronauten. Die Bielmann Pirouette habe ich hier, Euro, Rotten Mind, Aeronauten, Sonic Vincent and the Rocket from the Crypt, The Boatsman, Jones. Ja. Dann Bielmann Pirouette, dann ist das falsch getaggt oder sieht bei dir anders aus. Das ist aber das Lied. Die Bielmann Pirouette. Das ist der Albumtitel. Akkorde ermorden. Ach, da hinten steht's. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Das steht als Album. Mensch, Jürgen, ich habe da extra mit dir, habe ich doch geübt. Den Grundkurs, beinahe ja. gut gegangen, aber nur beinahe. Ich habe doch mit dir ganz lange geübt, wie beschrifte ich MP3s. Aber jetzt guck mal, bei den anderen sieht es doch toll aus, ja, oder? Bei anderen ist alles perfekt. Ich hab mich so angestrengt diesmal. Ja. Oh Mann, beinahe hat es geklappt. Ja. Und das Beste ist, das war ja nicht mal ich selbst. Das ist ja beim Importieren passiert. Ja. Das heißt, das Label oder die Band selbst ist schuld, dass das schiefgegangen ist. Das sind immer die anderen, ne? Eigentlich. Ja, klar. Okay, dann spielen wir jetzt hier keine Zähne im Maul, aber Lappaloma pfeifen. Lass krachen. So, Lied vorbei. Hallo? Und Mikro wieder offen. Ja, hast du da aufgemacht. Sehr gut. Ja, was ich dir mal fragen wollte, ne? Du hast jetzt in Köln, warst du wie lange? Fast 10 Jahre. 10 Jahre, ne? Dein Label gibt es seit 15 Jahren, glaube ich, ne? Oder? Was meinst du, das Label? Ja. Nächstes Jahr 20-Jähriges. 20-Jähriges. Unfassbar, ne? Ja. Ja. Hast du mit 30 angefangen, oder? So ist es. Ja. Es war ja so, in Köln hast du ja auch viele Bands auf dem Label gehabt, die ja zufällig auch aus Köln kamen. Ne? Das lag ja wahrscheinlich daran, weil du mit dem persönlichen Kontakt standest. Oder? Ja und nein. Also. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Bambix denke, die ja auch zu 2/3 aus Köln kommen. Oder, das stimmt. Oder ja, es gibt doch schon einige Bands, die hier Köter. Aus dem, ja, Köter zum Beispiel. Ja, wie wird sich das dann verändern? Wird es dann auch so sein, wenn dich irgendeiner da irgendwie zu genügend Bier in Hamburg einlädt von einer Hamburger Band, dass du dann da auch weich wirst und dann irgendwie dem seine Single oder CD rausbringst? Erst wird er mal arm gesoffen dann, ne? Ja. nee, aber man muss nochmal zurück zu. Haben zu sich das schon welche rangewamst an dich? Ich habe schon einige Anfragen gekriegt, ja. Aber mehr wird nicht verraten. Ist das schon was in Planung? Ist das schon irgendwas konkret draus geworden oder wird da was konkret draus? Ja gut, also das eine Projekt ist ja kein großes Geheimnis und das hat ja mit Hamburg auch nur teilweise was zu tun. Ne? Schränk, Schränk und Lala, also das, was der Jörg und der Lasse machen, also Jörg von Love A und der Lasse. Und Jörg wohnt jetzt zufällig in Hamburg, ne? Aber... Ach, gut, der wohnt gar nicht mal in Köln. Der hat noch nie in Köln gewohnt. In Düsseldorf und in Wuppertal hat er gewohnt. Wuppertal, ne? Ja. Mhm. Aber da er auch manchmal noch in Wuppertal ist zum Arbeiten, sehe ich ihn gar nicht so oft in Köln, in Hamburg, ne? Ja. Aber auf was ich hinaus wollte, oder beziehungsweise nochmal zurückkehren, also Bambix habe ich ja nicht wegen... Mit Verlaub, mein lieber Kati, nicht wegen Kati ja. unter Vertrag genommen sozusagen, sondern weil ich die WIG halt 15 Jahre schon kenne. Mhm. Ne? Weil die haben ganz am Anfang, warum auch immer, öfter mal mit Spermbirds gespielt. Und da war ich ja sehr oft mit als Fahrer oder Helfer und Biertrinker und keine Ahnung. Und ich fand Bombix immer toll und irgendwann hat die WIG mich mal gefragt halt, ne? So war das. Und bei Köter war es ja eher so, dass die öfter mal mit Love A gespielt haben. Und dann habe ich die so kennengelernt und dann mal die Platte angehört und dann fand ich die gut. Also es hat nicht zwingend jetzt dann was mit Köln zu tun. Es war eher so Zufall dann irgendwie, ne? Klar, also klar, wenn man sich dann mal trifft und öfter mal beim Konzert hingeht, ne? Also der persönliche Kontakt ist dir dann schon im Vordergrund. Absolut. Ja, also nicht. Das ist fast, also wenn du mal das Labelprogramm anguckst, ja, über all die Jahre, es ist fast, also es, ich müsste echt überlegen, wo da eine einzige Band ist, die wir so, es waren immer Empfehlungen von irgendjemand, den wir kennen. Mhm. Immer. Also es läuft nicht, also eigentlich kann man, braucht man dir gar nichts schicken, weil keine Chance. Also ich denke mal, das gilt jetzt für jedes Label. Das ist, ja. Oder? Könnte ich mir fast vorstellen. Ja, oder weißt du, das ist dann so, jemand von Pesco oder von Love A oder jemand von Spermbirds sagt, hey, ich habe hier eine Band. Ja. Ne, die finden das Labelprogramm gut oder die glauben, dass sie da reinpassen irgendwie. Ne? Und dann sage ich, ja, dann schick doch mal was. Und ja, manchmal gefällt es mir dann auch. Das ist schon klar. Das ist immer so das Erste. Mhm. Das muss mir gefallen. Und hast du da irgendwie so ein Limit gesetzt, wie viele Sachen du im Jahr rausbringen willst? Oder ab wann es sich nicht mehr lohnt? Oder irgendwie? Oder lässt es lohnen ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ja. Oder der falsche Ansatz. Es ist, glaube ich, eher so, dass ich es vom Arbeitspensum noch schaffen kann. Ja, sowas, ja. Ne? Ja. Also vielleicht 8. 7 bis 8 Veröffentlichungen im Jahr. Also richtige Alben. Ja. Das ist schon arg viel. Und dann noch in Zusammenarbeit mit anderen Labels vielleicht noch? Oder wie? Es gibt ja auch immer so die Überschneidung, dass man dann irgendwie sich das dann teilt. Irgendwie eine macht die Vinylauflage, der andere macht die CD. Der nächste macht die Kassette, habe ich jetzt auch gesehen, ne? Von so ein Steak Knife. Von Steak Knife gibt es eine Kassette. Ja, 50 Stück, ne? Ja. Also, das ist wirklich was für Sammler, ne? Für Leute mit Auto, mit Kassettenrekorder drin. Ja, ich habe mein altes Tape-Deck, wo ich ja dachte, dass das kaputt wäre, ne? Ja. Das habe ich jetzt nochmal ausprobiert. Das läuft wieder. Es hat sich selbst repariert. Ja, völlig irre. Wahrscheinlich bloß die falsche Kassette drin. Ja, ich hatte wahrscheinlich so eine Kassette, die total... Ich habe auch nicht mehr so viel Tapes, ne? Ja. Also die total geleiert hat wahrscheinlich einfach schon, generell. Und dann dachte ich, oh, jetzt ist hier die Gleichlaufschwankung endlich da. Ne, dann sind ja die Tonköpfe, die werden dann ja so fest. Und dann ist auf diesem Rad, was das Band da drüber zieht, da ist dann so ein Belag. Ja, den man mit Alkohol und einem Wattestäbchen sehr gut entfernen kann. Ich meine nicht den Tonkopf selbst, sondern das Plastikrädchen, was das Band da dran drückt, das muss man dann auch mal richtig sauber machen. Ah ja. Ja? Wenn jetzt so 20-Jährige zuhören, dann von was reden die bitte? Was soll das? Ja, aber genau die 20-Jährigen bringen ja jetzt wieder Kassetten raus, ne? Beispiel auch der Tommy aus Hamburg, der ja auch so ein Tape-Label hat. Ach komm, ja. Mhm. Von Loser Youth. Ja, muss ich mich mit ihm mal treffen. Also ich habe jetzt von Steak Knife habe ich Love A, Pesco. Mhm. Die macht alle der Mike. Mhm. Wir grüßen Last Exit und den Mike. Last Exit Music. Aber der Tommy von Loser Youth, also findet man im Internet Loser Youth, ne? Und da findet man auch den Link zu seinem Tape-Label. Und da ist er ziemlich fleißig. Mhm. und verscherbel die auch. Vielleicht kann ich ja euch auf die Art und Weise zusammenbringen. Warum nicht? Ne? Ja. Ich wundere mich dann immer, dass es überhaupt noch ein Kopierwerk gibt. Weißt du? Ja, er hat gemeint, er hätte eins irgendwo im Osten. Leipzig, ja, das weiß irgendwo, ich. Irgendwo, ja. Die sowas machen. Kannst du dich erinnern an den Frank Babel? Ja, aus Ludwigshafen. Genau, der hat in seinem Keller damals so 30 Tape-Decks gehabt oder noch mehr. Ja. Und die konnte er mit so einer Fernsteuerung gleichzeitig anfahren. Ja. Und dann hat er, ne, hat er pro Schwung hat er immer 30 Tapes kopiert dann. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Aber die mussten dann alle synchron laufen, weil ja so ein Tape hat ja verschiedene Geschwindigkeiten. Das merkt man, wenn man allein daheim sitzt und hat seinen Tape-Recorder, merkt man das natürlich, oder sein Tape-Deck, merkt man das natürlich nicht. Weil man kennt ja nur die Geschwindigkeit von seinem Tape-Recorder, aber von seinem Tape-Deck. Aber wenn man dann halt 30 Stück hat, dann müssen die alle synchron gleich laufen. Und das die waren alle baugleich. Ja. Das war alles dann, was weiß ich. Was gibt's da? Pioneer und sowas. Ja. Das war wie im Fachgeschäft sah das aus. Ja, das war zu der Zeit, da hatte ich mir, glaube ich, gerade habe ich mein Geld in ein Doppeltape-Deck investiert und konnte dann auch von einer Kassette auf die andere aufnehmen, war ganz stolz. Habe ich auch noch. Ja. Ja, hast du auch noch? Ah ja, klar. Ich habe das nimmer, ich habe das Zeug alles weggeschmissen. Das ist ja das Tape-Deck, was ich hier sogar mit nach Hamburg umgezogen habe. Mit Autoreverse wahrscheinlich noch. Ja, alles dran. Wahnsinn. Alles, ja. Ja, dann kommen wir, jetzt machen wir mal noch ein Lied hier. Ja, such da mal was aus. Ich suche mal Euro, suche ich mal was aus. Von Euro, ne? Baumarkt. Ja, finde ich eine gute Nummer von der neuen Platte. Die ist beim Tommy raus. Mhm. Komm mal zugreifen. Hat sich zwar wieder ein bisschen verändert, der Gesamtsound der Platte. Ja. Ne? Bisschen weg von dem Euch Spießer gibt mal Feuer, ne? Also von diesem eher ruppigen Punk. Ja, sie haben so vielleicht so ein bisschen die Kurve Richtung Goldene Zitronen genommen. Ich glaube, das kann man so pauschalisierend sagen, aber Baumarkt ist eigentlich fast wie früher. Also von Jens Rachuch zu Goldene Zitronen. Weil die erste Platte hat mich doch stark daran erinnert, vom Gesang her. Ja, also ich finde, dass er da nochmal einen großen Schritt zu so einer Eigenständigkeit unternommen haben. Ne? Sie verbinden jetzt beide Lager da zu einem tollen Gebräu. Ja, das Lied heißt Baumarkt und dich bitte ich doch auf die Mute-Taste zu drücken, während das Unbedingt. Lied läuft. Ja, alles klar, jetzt läuft Euro. Von ihrer neuen Platte, ich lese es gerade nochmal vor, Meteoriten der großen Idee. Nee, der große Idee steht da. Der großen Idee natürlich. Das ist falsch Ja, das ist falsch geschrieben. Schon wieder ein Tech-Fehler. Ja. Schreibfehler in ID-Text. Okay, macht ja nichts. Deshalb heißt es ja auch Pogo Radio, ne? Ich zieh sofort wieder aus. Ich geh in den Bauch, den Rost im Rück. Komm mir eine Säge, die sie Ja, hat mir gut gefallen. Gibt es dafür eine ganze Platte von? Ja, gibt's. Soll ich dir schicken? Du hast mir aber schon ein Lied geschickt von denen, ne? Von der Platte. Was waren das? Zähmen oder so. Ja, ne? Genau, ja. Ja, habe ich schon gespielt. Ja, klingt gut. Ja. Baumarkt hat mich so ein bisschen an die Zeit erinnert, als wir hier in Hamburg eingezogen sind, weißt du? Ich glaube, ich war noch nie so oft im Baumarkt wie in den 3-4 Wochen hier. Ne? Ah ja, das kenne ich. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe mir das total abgewöhnt. Also ich bin ja in Köln jetzt schon 5-mal umgezogen. Ich habe mir das einfach abgewöhnt, irgendwie zu renovieren. Und Sachen aufzuhängen. Ja, ich mag es immer. Ich kann immer. Ich kann keine Wände mehr streichen. Es geht einfach nicht mehr. Und ich war mal früher so ein begabter Handwerker, so ein Heimwerkerkönig. Warst du so ein Baumarktgänger? Ich war absolut, also Baumarkt war für mich so, wenn Frauen so Schuhe kaufen, so war ich Baumarkt. Ne? Samstagmittags mit einem Kumpel im Baumarkt und erst mal gucken. Ohne Plan, einfach mal nur gucken, was es so gibt an neuen Geräten. Einfach mal, also so Rigipsplatten einfach mal. Boah, ey, guck mal diese Rigipsplatte und so. Ne? Also einfach sich so dran erfreuen an den technischen Errungenschaften, die es so gibt im Innenausbau. Und ich meine, samstags war das ja besonders gut, weil da gab es ja oft so Vorführstände, ne? Da konnte man auch mal zum Spaß hier ein paar Fugen verfugen. Ja, genau. Ja. Oder sich mal ein paar Farben anrühren lassen und dann nicht mitnehmen und dann einfach stehen lassen. Ja. Ach, oh, jetzt haben sie aber doch zu viel Orange reingemacht. Ja, jetzt gefällt mir es nicht mehr. Ja. Ja, also das war so ein bisschen Inspiration für das Lied heute. Ja, aber nicht so, anstatt spazieren gehen im Park, einfach mal im Baumarkt und sich ein bisschen so nüchtern, also vom Kater vom Freitagabend. Mhm. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeit der Baumärkte sind, glaube ich, auch vorbei. Die große Zeit, als da irgendwie aus jedem Eck ein Baumarkt gesprossen ist, die sind echt vorbei. Und jetzt auch dieser große Baumarkt, der in der Kölner Innenstadt am Barbarossaplatz, der macht ja auch zu. Da muss jetzt irgendwie ganz dringend ein Rewe hin. Der 864. Rewe in Köln. Ja, genau. Weil ja, das war das Bauhaus, der einzige Baumarkt in Innenstadt. Ja, genau. Und der hat jetzt auch zugemacht. Also schon total bitter, ne? Ja. Unverständlich. Ja, weil ich halt nicht mehr da unterwegs bin, habe ich so das Gefühl, ne? Ich glaube auch, dass du schuld bist, dass der zu ist jetzt. Aber wir haben ja dann gehört, können wir ja ein bisschen schmutzige Wäsche waschen. Ja. Der Baumarkt wäre gerne drin geblieben, also das Bauhaus. Ja. Aber Rewe hat einfach die doppelte Miete geboten. Nee. Doch. Sie haben sie einfach rausgedrängt. Und ich meine, Bauhaus ist jetzt auch keine kleine Klitsche, ne? Nee. Die haben sich's einfach gefallen lassen, ne? Ja, Praktika ist ja auch weg, ne? Gibt's ja auch nicht mehr. Ja, ich denke mal, die Zeiten sind vorbei, ne? Dass Leute irgendwie ihre Wohnung renovieren. Weil kein Geld mehr da ist, meinst du? Ja, die Mieten sind so teuer, da hat man kein Geld mehr, um die Wohnung zu renovieren. Früher hat man es ja so gemacht. Man hat sich eine Wohnung angeguckt und hat gedacht, naja, da mache ich das noch, dann mache ich das noch, dann mache ich das noch und dann ist es irgendwie okay. Mhm. Ja? Und heutzutage, da werden die Wohnungen schon von Vermietern so fett ausgerüstet, dass er ganz viel Geld verlangen kann. Also diese Altbauwohnung, die gibt es ja in Köln jetzt nicht mehr so. Habe ich so das Gefühl. Ich habe nur unsere gesehen in 10 Jahren. Wir sind ja nicht ein einziges Mal umgezogen, ne? Ja, da wird wahrscheinlich aber nicht nach euch, ist denn die Nachmieter rein oder ist der Mieter wahrscheinlich rein und hat das nochmal alles schön gemacht und hat dann gleich mal 500 Euro draufgehauen. Ich darf so viel verraten. Ja. Das ist fast alles geblieben, wie es war. Und da wohnen jetzt Freunde von uns drin. Ah ja, okay. Und die freuen sich, dass sie da wohnen können, weil alles ist gut. Und die mussten dann wahrscheinlich auch erstmal in den Baumarkt gehen, oder? Ja. Ja. Ja, Jürgen, spiel mal noch ein Lied. Unbedingt. Ja. Wie sieht's denn aus? Spiel doch mal so was ganz Altes. Johnny Moped. Johnny Moped, mach ich doch glatt. Erzähl mal was dazu. Sag mal was. Ja, ist tatsächlich eine Band, die irgendwie auf diesem ersten, kannst du dich erinnern, gab es mal so aus England, diese Live im Roxy oder wie das hieß? Mhm, kann sein. Nur so 77. Also der Name, sagt mal was, ist mir schon öfters irgendwie in der Playlist irgendwie, also ich habe auch irgendwie von denen was, aber irgendwie ja. Ist es immer so an mir vorbeigezogen. Es kann sein, dass du das sogar von mir gekriegt hast, ne? Meinst du? Ja, am Ende. Ich kann ja mal gucken, was ich da habe von Johnny Moped. Ain't no Rock'n'Roll Rookie. Moped. Ja, Hellraiser zum Beispiel. Ja, das kann sein, dass du das in der Sendung mitgebracht hast, ne? Ja. Ja, dann spielen wir doch Ain't no Rock'n'Roll Rookie. Mhm. Okay, wie heißt denn die Platte? Neue Platte tatsächlich. Ach, das ist eine neue Platte? Nach 35 Jahren. Wer hätte es gedacht? Aha. Ja, dann mal viel Spaß. Das waren Johnny Muppet. Ja, gerade eben fragt einer im Chat irgendwie nach, ob wir doch nicht irgendwie über das Wahlergebnis in Köln reden können. Können wir natürlich so auf die Schnelle machen. Hast du bestimmt mitbekommen? Habe ich mitgekriegt, ja. Ja. Was will er genau wissen? Warum so wenig Leute da hingegangen sind? Oder warum Er will irgendwie wissen, ja, er freut sich halt, dass irgendwie der Marc Benecke da irgendwie drittstärkste Kraft geworden ist. Aber das ist ja bei einer Bürgermeisterwahl, ist es ja, da geht es ja nicht, wer ist der zweite, dritte, sondern da geht es eigentlich nur um den ersten. Und ja, eigentlich ist es ja traurig, dass so wenig Leute wählen waren, aber das ist ja meistens so, ne? Und dann überlege ich mir halt immer irgendwie, wenn so wenig Leute wählen gehen, war das wirklich dann auch, wenn jetzt mehr Leute gegangen wären, wäre dann durch das qualitativ das Wahlergebnis besser oder nur quantitativ? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ne? Weil du weißt ja, wie zum Beispiel die Prognosen erstellt werden, ne? Für zum Beispiel auch für eine Landtagswahl. Die fragen, glaube ich, tatsächlich nur 1.000 Leute. Mhm. Und rechnen das dann hoch auf, was weiß ich, 200.000 oder noch mehr, ne, je nach Bundesland oder 4 Millionen, keine Ahnung. Ja, ne? Und die rechnen das ja hoch, die 1.000 Leute, die sie fragen, das sind die Leute, die Festnetzanschluss haben. Also wer hat heutzutage noch einen Festnetzanschluss? Ja, also aber, das sind eigentlich nur alte Menschen. Trotzdem stimmt's. Ja, ja da könntest du ja jetzt behaupten, weil es vorher schon festgelegt ist. Nee, aber Quatsch, die Schwankungen sind relativ gering, finde ich. Das sind dann vielleicht mal 3-4% Abweichung. Ja. Das ist schon beeindruckend, wie sie das machen. Ja. Also gut, hat ja alles was mit Statistik zu tun, ne? Und klar sagst du richtige Sachen, ne? Wenn nur 40% der Wahlberechtigten dahin gehen, das ist schon, also die gewonnen hat eigentlich die Nichtwählerkandidatin. Ja, kann man so nicht sagen, weil, also ich habe mich bei mir in der Schule mal gefragt, wer so wählen war, ne? Und die Leute, die das überhaupt nicht interessiert hat, genauso wie mich gestern irgendwie ein Fußballspiel interessiert hat, die weiß auch nicht, ob das jetzt so wichtig ist, dass sie jetzt auch wählen gehen, wenn sie sich überhaupt nicht dafür interessieren, wenn sie sich überhaupt nicht angesprochen fühlen. Also sie sind ja nicht hingegangen zur Wahl, weil sie irgendwie sauer sind oder weil sie irgendwie das alles scheiße finden, sondern weil sie einfach sich einfach nicht dafür interessieren. Und was will man da machen? Kann man nichts machen. Habt ihr in der Schule auch, wie heißt es dann, Sozialkunde oder politische Bildungslehre oder so irgendwas? Nee, wir hatten heute bloß 7 Stunden irgendwie Ethik, da ging es irgendwie um Sterbebegleitung. Das ist doch mal ein spannendes Thema. Ja, super spannend. Die ganzen Leute haben alle so Computer am Tisch und alle waren dann irgendwie am Online-Spielen. Ja, gab es eine Fraktion, die für die Schweiz, für das Schweizer Modell war oder für das holländische Modell? Ist ja jeder eigentlich. Ne? Dass jeder die Möglichkeit hat, Selbstmord zu begehen. Also Selbstmord oder, ist jetzt ein böses Wort. Oder sich helfen zu lassen dabei. Ja. Ich meine, wenn du mal liegst und dann nicht mehr ans Giftschränkchen rankommst, ne? Ja, genau. Wenn es eins gibt, das wäre ja auch schon was. Das wäre ja auch schon was, ne? Ja. Ja, Themen, mit denen ich dann irgendwie in 20 Jahren mit dir rede. Ja, hoffen wir, dass es dann so vielleicht dann. Ja, hoffen wir dann, dass man dann noch dass es neue Optionen gibt dafür dann, ne? Ja. Wird wahrscheinlich irgendwann passieren, denke ich. Also, die Politiker müssen ja auch an sich selbst denken. Und die Gesellschaft altert ja. Massiv, ne? Ja. Egal wie viele Leute noch in Deutschland zuwandern, aus welchen Gründen auch immer, es werden trotzdem, unabhängig davon, wird es immer mehr alte Menschen geben. Also der Altersdurchschnitt wird trotzdem, der ist jetzt bei 43, der wird dann irgendwann mal wieder, mit den Jahren wird er halt nach oben wachsen. Mhm. Ich meine, die super alten Gesellschaften, ne? Japan ist, glaube ich, extrem überaltert, ne? Wenn ich das so richtig weiß. Ja, gut, muss man. Dann sind die Best Ager, ne? Wie man so schön im Amerikanischen sagt, das ist dann irgendwann halt nicht mehr 40, nicht mehr 50, sondern irgendwann sind die Best Ager halt dann 60 oder 65, weil sie dann alle noch mindestens 15 oder 20 Jahre leben. Ja, oder halt dann halt immer noch auf Konzerte gehen. So wie du. Apropos, ne? Ja. Wer auch immer jetzt da noch zuhört und mir dann versucht, diese Idee zu klauen, ne, der hat Pech, weil ich habe schon ein Patent drauf angemeldet, quasi imaginär. Ach so, ja. Ein Rock'n'Roll-Rollator, weißt du? Also quasi ein Rollator, wo dann von mir aus auch Dead Kennedys draufsteht oder Clash oder Sex Pistols oder Flammen und Würfel oder also dass du dann später in deiner Clique immer noch der Coolste bist. Also der dann nicht so einen schwarzen oder grauen Rollator hat, sondern so einen mit Flammen und sowas. Aha. Das ist doch eine super Idee, oder? Das ist aber schon klar, dass die Dinger, die werden ja nicht gekauft, die werden ja nur ausgeliehen von einem Sanitätshaus. Bis dahin musst du es kaufen. Ach so, ganz sicher. Ja, bestimmt. Ja. Die Gesundheitsreform 2020 wird es möglich machen. Ja, mit Fuchsschwanz. Vegan. Hey, ja. Denn dann von Mofahead. Ja, genau. Da ist dann auch ein Fuchsschwanz dran noch. Könnte man schon machen. Ja, du wirst nicht glauben, die Sendung ist gleich vorbei. In 4 Minuten, ja. Können wir noch eins machen, oder? Ja, klar. Wir können noch eins spielen. Was Kurzes? Was Kurzes oder was Langes, das lasse ich dann auslaufen. Ja. Na? Such du dir eins aus. Was ist denn eigentlich mit den Aeronauten? Ich fand die ja früher total geil. Aber hast du den Otto gekriegt? Ja, den habe ich gekriegt. Aber irgendwie inzwischen haben sie mich so leicht verlassen, weil irgendwie die Texte sind immer so griffig, das ist alles so ein bisschen so. Sie sind mir irgendwie so altersmäßig weggeglitten irgendwie. Ja. Ich habe das Gefühl, die werden immer älter und ich bleibe irgendwie auf dem Stand vom. Ich drehe mich im Kreis. So. Vielleicht ist das ja die Wahrheit. Ja, und die muss ja auch gar nicht bitter sein. Nee. Ich finde es immer sehr schön bei dir oder mit dir. Ja, danke. Ja, das war wieder Pogo Radio und Bermuda Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 21.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Die nächste Sendung ist übrigens die Geburtstagssendung, die 15. 15-Jahres-Geburtstagssendung, nämlich genau Vor 15 Jahren wurde die erste Pogo-Radiosendung auf Bermudafunk ausgestrahlt. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir, Jürgen. Gerne, gerne. Danke für die Einleitung. Ja, jetzt hören wir die Aeronauten von ihrer nagelneuen Platte, die heißt Heinz. Mhm. Und das Lied heißt Ottos kleine Hardcore-Band. Also macht's gut. Tschüss. Salut. Neben mir sitzt Otto, hinter uns sitzt Bongo, im Radio läuft Bingo. Wir schauen aus dem Fenster, draußen ist es finster. Es gibt nicht viel zu sagen, es ist Freitagabend. Wir sind nicht besoffen, wir halten an und schiffen trotzdem. Wir müssen uns beeilen, Otto muss sich stylen. Otto formt den Kamm, Otto zieht die Nietenjacke und das Nagelhalsband an. Und dass er dann auf die Bühne rennt, steht auf der Bühne schon die Band. Und der Himmel brennt, als die Band anfängt, denn sie spielen ein Lied, das jeder kennt. Der Himmel brennt, ja, der Himmel brennt. Ottos kleine Hardcore-Band fickt noch immer das System. Ottos kleine Hardcore-Band.